Erster Gott wird Mitleid mit Jakob haben. Er wird Israel wieder auswählen und sie in ihr eigenes Land zurückbringen. Fremde Leute werden sich ihnen anschließen und zur Familie Jakobs gehören. Zweite andere Völker werden Israel holen und an ihren Platz bringen. Im Land Gottes wird Israel diese Völker zu Dienern machen. So werden sie ihre Feinde fangen und ihre Unterdrücker besiegen. Dritter, dann wird Gott dir Ruhe geben. Du wirst keine Schmerzen und keine Sorgen mehr haben. Du wirst auch nicht mehr hart arbeiten müssen. Vierter, du wirst ein Lied über den König von Babel singen und sagen, der Unterdrücker ist tot. Die schlechte Behandlung ist vorbei. Fünfter, Gott hat die Macht der bösen Menschen gebrochen. Er hat den Stock des grausamen Herrschers zerbrochen. Sechster, dieser Herrscher schlug Völker oft und sehr wütend. Er unterdrückte Völker im Zorn ohne Gnade. Siebter, die ganze Welt ist jetzt ruhig und hat Frieden. Die Menschen freuen sich sehr. Achter, sogar die Bäume, die Zypressen und Zedern vom Libanon, freuen sich über dich. Sie sagen, seit du gefallen bist, kommt niemand mehr, um uns zu fällen. Neunter, die Welt der Toten unten ist wegen dir in Aufruhr. Sie wartet auf dich. Sie weckt die Geister auf, alle früheren Führer der Erde. Alle Könige der Völker stehen von ihren Thronen auf. Zehnter, sie alle fangen an und sagen zu dir, auch du bist schwach geworden wie wir. Du bist wie wir. Elfter, dein Stolz ist in die Welt der Toten gefallen. Auch der Klang deiner Harfen ist weg. Unter dir ist Verwesung. Würmer sind deine Decke. Zwölfter, wie bist du vom Himmel gefallen, du heller Morgenstern? Wie bist du auf den Boden gefallen? Du hast doch die Völker besiegt. Dreizehnter, du hast in deinem Herzen gedacht, ich will in den Himmel steigen. Ich will meinen Thron über die Sterne Gottes setzen. Ich will auf dem Berg der Götter im hohen Norden wohnen. Vierzehnter, ich will über die Wolken steigen. Ich will sein wie der höchste Gott. Fünfzehnter, aber du wirst in die Welt der Toten fallen. Du wirst in die tiefste Grube geworfen. Sechzehnter, die Leute, die dich sehen, schauen dich genau an und denken nach. Ist das der Mann, der die Erde zittern ließ? Er hat doch Königreiche zerstört. Siebzehnter, er machte die Welt zu einer Wüste. Er zerstörte die Städte. Er ließ seine Gefangenen nicht nach Hause gehen. Achtzehnter, alle Könige der Völker liegen in ihren Gräbern mit Ehre. Jeder ist in seinem Haus. Neunzehnter, aber du bist weit weg von deinem Grab. Du liegst da wie ein Ast, den niemand will. Tote Menschen liegen um dich herum. Sie wurden mit dem Schwert getötet. Du bist wie ein toter Körper, auf den man tritt. Zwanzigster, du wirst nicht bei den anderen Toten sein, die in Gräbern liegen. Denn du hast dein Land zerstört. Du hast dein Volk getötet. Man soll nie wieder von deiner bösen Familie sprechen. 21. tötet seine Söhne wegen der schlechten Taten ihrer Väter. Sie sollen nicht groß werden und die Erde erobern. Sie sollen die Welt nicht mit Ruinen füllen. 22. Gott, der Herr der Heere, sagt, ich werde gegen sie kämpfen. Ich werde aus Babel alle Namen und alle Nachkommen auslöschen. Das sagt Gott. 23. Ich werde Babel zu einem Ort für Vögel und zu einem Sumpf machen. Ich werde es mit einem Besen wegfegen, bis nichts mehr da ist. Das sagt Gott, der Herr der Heere. 24. Gott, der Herr der Heere, hat geschworen, was ich geplant habe, wird geschehen. Was ich entschieden habe, wird passieren. 25. Ich werde Assyrien in meinem Land zerstören. Ich werde sie auf meinen Bergen zertreten. Dann wird ihre Last von den Menschen genommen. Ihr Joch wird nicht mehr auf ihrem Nacken sein. 26. Das ist der Plan, der für die ganze Erde gemacht wurde. Das ist die Hand, die über alle Völker ausgestreckt ist. 27. Wenn Gott, der Herr der Heere, etwas beschließt, kann es niemand ändern. Wenn er seine Hand ausstreckt, kann niemand sie zurückhalten. 28. Diese Botschaft kam in dem Jahr, als König Ahas starb. 29. Freue dich nicht, Land der Philister, dass der Stock, der dich schlug, zerbrochen ist. Denn aus der Wurzel der Schlange wird eine giftige Schlange kommen. Und ihr Nachkomme wird ein fliegender Drache sein. 30. Die Ärmsten werden in Ruhe grasen. Die Bedürftigen werden sicher schlafen. Aber ich werde deine Wurzel durch Hunger töten. Ich werde den Rest von dir umbringen. 31. Weine, Tor. Schreie, Stadt. Zittere, ganzes Philisterland. Denn Rauch kommt aus dem Norden. Niemand bleibt von seinen Truppen übrig. 32. Was soll man den Boten der anderen Völker antworten? Gott hat Zion gebaut. Dort werden die armen Menschen seines Volkes Schutz finden.